Am Sonntag vor dem 9. November fand ein großer Aufmarsch in München statt. Die ganze bayerische Regierung war da, Reichswehr, Polizei, marschierte vorbei, die vaterländischen Verbände und auch wir. Und plötzlich sahen wir bei dieser Gelegenheit, dass die Figur, die in den Vordergrund trat, nicht mehr Herr von K. war, sondern der bayerische Kronprinz Ruprecht. Das machte uns außerordentlich stutzig. Der Verdacht entstand bei uns, dass hier Bayern eigene Wege gehen wollte, die womöglich zu einer außerordentlich starken Lockerung Bayerns aus dem Reichsgefüge kommen konnte. Uns lag aber alles andere ferner, wie das zuzulassen. Wir wollten das starke Reich, das einheitliche Reich, wollten es allerdings gesäubert wissen von den Parteien und Stellen, die es jetzt regierten. Wir waren misstrauisch geworden über den sogenannten Marsch nach Berlin. Als das zur Gewissheit wurde und Herr von Kahr die bekannte Versammlung im Bürgerbräukeller einberufen hatte, war es die letzte Stunde, um solche Pläne zu vereiteln und dem ganzen Unternehmen eine Richtung wieder im großdeutschen Sinn zu geben. Und so kam es ganz kurzfristig zu den Ereignissen des 9. November 1923. Was mich persönlich anbetrifft, so war ich habe ja kein Hehl daraus gemacht, von Anfang an bereit, mich an jeder Revolution zu beteiligen, gleichgültig, wo und von wem sie ausging, außer wenn sie von links gekommen wäre, gegen den sogenannten Novemberstaat. Und für diese Aufgaben hatte ich mich ja auch immer zur Verfügung gestellt. Ich wurde dann, die Ereignisse sind bekannt, an der Feldlernhalle schwer verwundet und damit schließt dieses erste Kapitel ab. Ich traf dann Adolf Hitler zum ersten Mal 1927 wieder zu einer kürzeren Besprechung in Berlin, wo er anwesend war. Ich war damals aber nicht zu dieser Zeit bei der Partei tätig, sondern ich wollte mir erst wieder eine unabhängige Position schaffen. Dann habe ich mit Hitler monatelang nicht mehr Berührung gehabt. Kurz vor den Maiwahlen zum Deutschen Reichstag 1928 ließ mich Hitler kommen und sagte, er wünschte mich als Reichstagsabgeordneter unter den ersten Abgeordneten mit aufzustellen. Ich einverstanden wäre, ich sagte jawohl, und ob ich wieder meine Tätigkeit verstärkt der Partei und der Bewegung widmen wollte. Eine Frage, waren Sie inzwischen wieder in die SA eingetreten? Nein, mit der SA hatte ich dann nichts mehr zu tun. Die SA war mittlerweile neu besetzt worden. Es war nur verständlich, dass der neue Führer der SA, Herr von Pfeffer, seine Position behalten wollte und nicht gern sah, wenn ich eine engere Berührung mit der SA hatte. Sie haben also nach 23 nicht wieder ein Amt in der SA gehabt oder eine Stellung in der SA gehabt? Nach 23 hörte meine aktive Stellung in der SA auf. Erst nach der Machtergreifung, späteren Zeitpunkt, wie die sogenannten Ehrenämter geschaffen wurden, bekam ich den höchsten Rang der SA ehrenamtlich. Aber ich kehre zurück, 1928 wurde ich in den Reichstag gewählt und trat dann von da ab als Redner im Land für die Partei wieder auf. Die SA war, ich weiß nicht in welchem Jahr, wieder errichtet worden. Und sie war jetzt nicht mehr auf Bayern beschränkt, sondern auf das ganze Reich ausgedehnt worden. War sie nach 23 verboten? Nach 23 war sie zunächst verboten. Wann wurde das Verbot aufgehoben? Das kann ich nicht genau sagen, zu einem Zeitpunkt, wie ich noch nicht in Deutschland war. Jedenfalls hatte sie sich ausgebreitet über ganz Deutschland und war nun dringend notwendig. Die Parteien damals, die größeren, hatten alle sogenannte Kampfverbände. Ich erinnere daran, besonders aktiv Rotfront, die Zusammenfassung des Kampfverbandes der Kommunisten, wohl unseres schärfsten Gegners, mit dem es fortgesetzt Zusammenstöße gab und die unsere Versammlungen sehr häufig zu sprengen versuchten. Es war daneben Reichsbanner, es war die Organisation der Sozialdemokratie, der Demokratischen Partei. Es gab dann den Stahlhelm, das war eine rechtsgerichtete nationale Organisation. Und dann gab es unsere SA, die hier in demselben zu nennen ist. Ich möchte gerade betonen, dass damals die SA sehr schwer oft zu leiden hatte. Der SA-Mann. Im Allgemeinen war das gelungen. Breite Masse waren kleine Angestellte, waren Arbeiter. Männer, die nur aus idealistischer Einstellung gekommen waren, die den Dienst nachts, abends versehen mussten, ohne irgendetwas dafür zu bekommen, die nur ihr wirklich der Glaube an das Vaterland dazu befähigt hat. Sie wurden oft aufs Schwerste verletzt, eine Reihe von ihnen wurde erschossen in diesen Zusammenstößen. Sie wurden von Regierungsseite verfolgt. Sie konnten nicht Beamte sein, oder ein Beamter konnte nicht in der SA sein. Sie hatten einen ungeheuren Druck auszuhalten. Ich möchte das besonders betonen, dass ich immer mit größter Achtung und Liebe zu diesen Männern gestanden habe, zu den SA-Männern, die nicht, wie es hier dargestellt worden ist, nur als entschlossen irgendetwas Grausames zu tun, sondern dass es Männer waren, die wirklich im Idealismus für ihre Ziele sich freiwillig schwersten Prüfungen und schwersten Drangsalierungen aussetzten und auf vieles verzichteten, um ihre Ideale durchzusetzen. Wie war Ihre Stellung in der Zeit von da, 28 bis zur Machtübernahme in der Partei? Ich hatte kein Amt in der Partei. Ich war niemals in der Partei, das Eigenartige vielleicht, politischer Leiter. Weder in der Reichsleitung noch sonst irgendwie. Ich war zunächst, wie ich sagte, Reichstagsmitglied und damit Mitglied der Fraktion der Partei. Und war gleichzeitig Redner. Das heißt, ich fuhr von Stadt zu Stadt, auch die anderen, versuchte, was ich nur irgend tun konnte, die Partei auszubreiten, zu verstärken, neue Mitglieder zu werben, zu überzeugen, besonders von den marxistischen und kommunistischen Anhängern zu uns herüberzubringen, um das breite Fundament des Volkes zu schaffen und nicht nur rechtsstehende Kreise, die an sich national waren, zu besitzen. Ich war ab 1932 dann, Mitte 32, nachdem wir zahllose Wahlen durchzumachen hatten und für all diese Wahlen ja immer wieder in den Wahlkampf gehen mussten, das heißt Reden halten mussten, unendlich viele, oft an einem Abend drei, die ganze Nacht durch, wurde ich als Mitglied, unsere Partei als die stärkste in den Reichstag einzog, zum Reichstagspräsidenten gewählt. Und damit übernahm ich ja nun auch eine allgemein politische Aufgabe. Kurz vorher, Ende 31, als ich schon abzeichnete, dass die Partei außerordentlich stark im Wachsen und im Zunehmen war, sprach der Führer mit mir einmal darüber, dass er gerne unabhängig von einem Parteiamt einen direkten Vertreter haben möchte, der politische Verhandlungen führen könnte. Und zwar sollte der nicht in irgendeinem Parteiamt gebunden sein. Ob ich das übernehmen wollte, da ich ja zu dieser Zeit sowieso in der Reichshauptstadt wohnte. Ich übernahm diesen Auftrag. Es war kein Amt, es war ein Auftrag. Er war ganz generell, in wenigen Sätzen gab er mir die Freiheit, mit allen Parteien, von den Kommunisten angefangen, bis zur äußersten Rechten, zu verhandeln, sagen wir mal, für gewisse gemeinsames Vorgehen im Reichstag oder sonst irgendwie geeignete politische Schritte zu unternehmen. Selbstverständlich auch den Auftrag dabei, für die Ausdehnung unserer Ideen und die Durchdringung mit unseren Ideen in allen Kreisen zu wirken. Dazu gehörte auch, wie das ja schon hier angezogen worden ist, selbstverständlich die Industrie und gehörten geistige Kreise dazu. Da ich zu all diesen Kreisen Verbindung hatte und Zugang hatte, war es ja selbstverständlich, dass ich dem Führer hierfür geeignet erschien, zumal der Führer sich auf mich in dieser Richtung absolut verlassen konnte und wusste, dass ich mit aller Kraft, der ich fähig war, unsere Ideen vorantreiben würde. Als ich nun Reichstagspräsident wurde, wurde mein Amt außerordentlich in dieser Eigenschaft erleichtert. Denn nun war ich auch sozusagen legal autorisiert, verpflichtet sogar, in die politischen Ereignisse mit eingeschaltet zu sein. Wenn zum Beispiel eine Regierung im Reichstag abtrat oder durch Misstrauen gestürzt wurde, so war das mein Amt als Präsident des Reichstages, dem Reichspräsidenten vorzuschlagen, welche Möglichkeiten einer neuen Regierungs Kombination nach meiner Auffassung, nach vorheriger Verhandlung mit den Parteien denkbar wäre. Worin bestand Ihre Mitwirkung bei der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler? Hier muss ich, wenn ich das dem Hohen Gericht erklären soll, die Situation kurz vorher schildern. Es war das Gleichgewicht in den parlamentarischen Parteien schon Ende 31 gestört, Anfang 32. Es ging in Deutschland sehr schlecht und es konnte keine richtige, haltbare parlamentarische Mehrheit eigentlich geschaffen werden. Und schon damals begann ja das Regieren mit Ermächtigungsgesetzen, mit Ausschaltung auch von Teilen der Verfassung. Ich erinnere nur an das Kabinett Brüning, das schon mit Ermächtigungsgesetz stark arbeiten musste, das seinerseits schon stark mit dem Paragraphen 48 der Reichsverfassung arbeitete. Danach kam dann das Kabinett von Papen, das auch nicht auf einer parlamentarischen Grundlage dauern oder festeren Grundlage fußen konnte. Herr von Papen hat damals das versucht, zustande zu bringen, und um eine parlamentarische Grundlage zu bekommen, auch an die damals schon stärkste Partei, nämlich die Nationalsozialisten, die Aufforderung gestellt, mit den anderen eine solche Grundlage herzustellen. Es wurde damals davon gesprochen, er war als Reichskanzler vom Präsidenten nominiert, dass Hitler in diesem Kabinett Vizekanzler werden sollte. Ich erinnere mich, dass ich damals Herrn von Papen erklärte, Hitler könne alles Mögliche werden, aber niemals Vize. Wo immer er etwas werden würde, müsste er selbstverständlich der Führung sein. Und es wäre völlig undenkbar und für uns völlig untragbar, dass wir unseren Führer zu irgendeiner Vizestellung zur Verfügung stellen würden. Wir hätten damals die Rolle dann gespielt, dass regiert worden wäre, gar nicht in unserem Sinn womöglich, und Hitler hätte dann als Vertreter der stärksten Partei im Volke diese Dinge decken müssen. Wir lehnten das kategorisch ab.